Willkommen zu Creamspeak. Creamspeak. Unser heutiges Thema lautet Angst essen Creamspeak auf. Die letzten Wochen und gerade die letzten Tage waren bisweilen verstörend und lähmend für nicht nur uns beide einsamen Podcaster, sondern wahrscheinlich für die ganze Nation oder für weite Teile der Welt. Wir haben innerhalb von 2 Wochen einen Anschlag in Nizza, einen gewalttätig niedergeschlagenen Putschversuch oder einen gewalttätig durchgeführten Putschversuch. Und mittlerweile 3 Attentate oder Amokläufe in Deutschland mitbekommen. Und wir haben lange darüber nachgedacht, ob wir heute überhaupt eine Folge aufnehmen sollen, worüber wir reden sollen. Wir haben eben nochmal versucht, auf Google Sachen wie Happy News oder ähnliches zu suchen. Und wir sind unsere gesammelten Dick-Joke-Karteien durchgegangen. Ja. Und es ist einfach... Es gestaltet sich sehr schwierig dieser Tage. Ja, und also wir haben halt Happy News gesucht und das Einzige, was dabei herauskommen ist, ist, dass der Max jetzt ein monatliches Abonnement der Happy Weekend hat. Und aber wir sind wirklich nicht weit gekommen, weil doch egal auf welcher Seite dann doch immer wieder neue Terroranschläge zu vermelden sind. Und wir haben heute wurde erst wieder ein junger Mann ging mit einer Machete auf Menschen los. Das habe ich auch schon wieder nicht kapiert. Ja, so kapieren, damit kann man eigentlich ganz gut anfangen, dass das generelle Verstehen von solchen Terrorakten wirklich sehr schwierig ist. Und weil es halt doch so weit weg ist von den eigenen Gedankengängen. Und vielleicht ist das Einfachste, wenn wir die Folge heute mit einem kleinen Text beginnen, den ich geschrieben habe, um für mich und meine Freundin das Erlebte ein bisschen zu verarbeiten. Und ich würde sagen, da wir heute eine etwas unorthodoxe, für Creamspeak-Verhältnisse, Folge aufnehmen, würde ich sagen, fangen wir erstmal mit einem 25-minütigen Monolog, nein, so lang wird es nicht, aber mit einem kleinen Monolog an, der uns vielleicht ein bisschen Hilfestellung geben kann. Genau, also falls ihr jetzt gerade auf dem Weg zur Arbeit seid oder sowas, fahrt kurz rechts ran, so holt ein paar Taschentücher raus. Genau. Und alle mal tief durchatmen. Das wird nämlich eine erotische Kurzgeschichte. Okay. Wir versuchen das Ganze. We try. Ja. Also, was man vielleicht noch sagen kann, Jan Böhmermann und Olli Schulz mit ihrem Fest und Flauschig-Podcast haben sich dazu entschieden, Folge am Sonntag nicht auszustrahlen oder nicht zu veröffentlichen. Und ich kann das voll und ganz verstehen. Und ich heiße es auch gut, wenn sie sich dafür entschieden haben. Nur, vielleicht schlagen wir ungefähr in die gleiche Kerbe mit unserem Shit-Talk-Podcast, den wir hier so abhalten. Aber ich denke, dass wir im Gegensatz zu den beiden Kollegen, Kollegen jetzt nicht im Sinne von Mitarbeiter, sondern dass wir... Untergebenen. Genau, dass wir einfach vielleicht noch nicht so viel gesagt haben in unserer Medienkarriere von 5 Podcast-Folgen. Und ich denke, dass wir uns deswegen dazu entschieden haben zu sagen, nein, wir reden doch aus 2 Gründen. Wir möchten gerne, so wie wir es sonst auch immer getan haben, euch mitteilen, was wir davon halten. Also sprich, wir hören uns gerne reden. Genau. Und auf der anderen Seite ist das auch ein klein bisschen Bewältigungstherapie für uns und für euch. Ja. Und wir denken, die Schweigeminute ist nun vorbei oder der Schweigetag. Und ich denke, dass wir auch jetzt wieder mit unserem normalen Leben weitermachen. Die Welt dreht sich weiter und das einfach eine Stunde lang einen Podcast hören, vielleicht manchmal mehr bringt, mehr Ruhe gibt, ohne abzulenken und vielleicht die Gedanken noch fokussiert, als gar nichts zu hören und vielleicht manchmal mit den ungeklärten Gedanken alleine zu sein, die man sich so macht. Creamspeak, die seelische Tantra-Massage für Twitter-Follower. Jung und alt. Genau. Ja, nee, so. Finde ich schön gesagt, finde ich gut. Ja, genau. Ja, quasi, ich würde sagen, ja, ich fange dann jetzt einfach mal an. Gesprächsrunde, aber nur mit 2 Leuten, die reden und der Rest hört zu. Richtig. Und schreibt wütende Twitter-Kommentare. Also dann schon mal beim Zuhören am besten schon mal twittern, aber dann wirklich rechts anfangen. Don't Twitter and drive. Genau. Caps Lock. Es sei denn, ihr habt ein Tesla Modell 6, damit geht das wohl klar. Okay, jetzt. Ernste Poesie von Maschu. Wir fangen jetzt an. Wir haben uns verlaufen. Die vergangenen Wochen machen mir Angst. Nicht, weil ich auf einmal gehäufte Vorfälle von tödlicher Gewalt... ich fange am besten nochmal neu an, das schneide ich raus. Okay. Ich hasse diesen Bildschirm hier. Ich hasse es, vom Bildschirm abzulesen. Wir haben uns verlaufen. Die vergangenen Wochen machen mir Angst. Nicht, weil auf einmal gehäuft Vorfälle von tödlicher Gewalt auftreten, sondern weil das, was schon lange im gesellschaftlichen Gedächtnis angekommen war, nun aus dem Verdrängten ins nicht mehr Verdrängbare vorrückt. Das Selbstmordattentat in Nizza, der gewalttätige Putsch in der Türkei und nunmehr 3 Amokläufe in Deutschland in den letzten 2 Wochen. Was zurückbleibt, ist das blanke Entsetzen und durch die scheinbar fehlenden Muster der Anschläge Angst. Angst um das eigene Leben, Angst um das Leben unserer Liebsten und die Angst um den Frieden. Terror und Amokläufe sind jedoch mitnichten ein Kind des Jahres 2016. Und wieder habe ich ein kaltes Déjà-vu. Als hätten wir uns im Wald verlaufen, nur um immer wieder an der gleichen Lichtung vorbeizuirren, uns entgeistert anzusehen und zu fragen, waren wir nicht schon einmal hier? Die Diskussion, die Szenerie, die Trauer, das kennen wir doch schon. Wir hatten doch schon einmal darüber gesprochen. Aber haben wir das wirklich? Nach so vielen grausamen Akten des Terrors, religiös, politisch oder rassistisch motiviert, scheint die gesellschaftliche Bewältigungstherapie immer noch nach dem gleichen Muster abzulaufen. Der Europäer und gerade der Deutsche liebt seine durchs Dorf getriebene Sau. Solange wir mit erhobenem Finger und vom moralischen Highground aus auf den Schuldigen zeigen können, können wir die dringenden lösbaren Probleme wieder zurück in die Versenkung des Unterbewussten verbannen. Können weiter durch den Elfenbeinturm wandern, uns in Sicherheit wiegen, ohne beachten zu müssen, dass auch der Elfenbeinturm der westlichen Demokratien Ruß angesetzt hat und nicht mehr im gleißenden Licht blüht, wie wir meinten. Gerade aus dem konservativen politischen Lager wird jetzt wieder ein Begriff gebräuchlich, den wir vermeintlich überwunden hatten. Der suggestive Begriff der Killerspiele. Und wieder wird undifferenziert über Kausalzusammenhang diskutiert, ohne die sozialpolitischen Langzeitauswirkungen zu bedenken. Mit populistischen, verallgemeinerten und vereinfachten Aussagen wird versucht, am besten noch bevor die Opfer beerdigt wurden, einen Zusammenhang und eine Erklärung zu formulieren. Es könnte ja sein, dass eine andere Partei zuerst die populistischste Aussage für sich pachtet. Nur die AfD ist immer erstaunlich ruhig, wenn ein Verbrechen aus rechtsextremen Gründen motiviert war. Gerade CDU und CSU scheinen die Deutungshoheit im Falle von Amokläufen zu haben. Und anstatt zu versuchen, die Lage von Jugendlichen im Jahr 2016 zu verstehen, wird nach dem alten konservativen Vorbild erst einmal verteufelt, was man nicht versteht. Und damit ist nicht das Computerspielen gemeint. Denn das Spielen von Videospielen, auch gewalttätiger Natur, macht nicht einen Jugendlichen gewalttätiger Natur aus. Unreflektiert wirft man sich auf ein Medium, das in seiner Gewalterstellung und Partizipation in der Medienlandschaft bisweilen nicht das extremste Format darstellt. Was vielleicht sogar bewusst verschwiegen wird, ist die allgemeine Gewalt, auch außerhalb der konsumierten Medien, mit denen sich Jugendliche in der heutigen Zeit konfrontiert sehen. Die Diskussion, ob Videospiele die Gewalt von Jugendlichen fördert, ist nach mehrfachen Studien erst einmal beendet. Es konnte nicht nachgewiesen werden, dass Videospiele einen ausschlaggebenden Faktor in der Gewalttätigkeit von Jugendlichen darstellt. Diese Diskussion darf auch erst einmal nicht wieder geführt werden, nicht bevor wir andere Diskussionen führen. Denn das Rezipieren von Medien sollte nicht als der Auslöser oder gar der Grund für eine Gewalttat gesehen werden. Wenn wir Gewalttaten verstehen und noch viel wichtiger verhindern wollen, müssen wir Diskussionen über langfristige Maßnahmen führen. Kurzfristige Verbote und Diskussionen um eindimensionale Sündenböcke werden, wie es sich in der Geschichte gezeigt hat, Thema Drogenprävention, US War on Drugs, scheitern. Sie werden eine kurze Linderung des schlechten Gewissens bewirken, bis der nächste Gewaltakt durch die Presse dringt. Die Diskussion Pro-Kontra-Gewaltspiele kann, weil sie höchst subjektiv und nicht auf ein Profil Jugendlicher anwendbar ist, nicht an erster Stelle stehen. Wir als demokratisch aufgeklärtes Land müssen uns um Vielfalt an Gründen für die gesellschaftliche Gewalt kümmern. Die Täter, egal ob politisch, rassistisch oder religiös motiviert, haben erstaunlich offensichtliche Gemeinsamkeiten. Es sind fast immer ausgestoßene, verirrte, einsame Menschen. Menschen, die durch das soziale Raster fallen. Eine Störung des Geistes hat ihren Ursprung nie im Singulären. Eine Aneinanderreihung und Wechselwirkung von verschiedenen Faktoren ist die Ursache. Weder Killerspiele, Islamismus, angeborenes Verhalten, Erziehung oder Traumata in ihrer Singularität führen zur Gewalttat. Und wenn wir versuchen, das Problem durch ein Verbot von einem gewissen Faktor, zum Beispiel das Verbot von Gewalt in Spielen oder anderen Medien oder das Verbot oder Ausschluss von Religionen aus der Volksgemeinschaft zu lösen, so wird dieser Faktor von einem anderen eingenommen. Weil nämlich gerade nicht nur das Rezipieren von Medien Grund oder Auslöser für eine Schreckenstat sind. Ebenso wenig macht das Muslimsein einen gesunden Menschen zum Amokläufer. Aber es kann sicheren Hafen oder Halt für Verlorene sein. Verlorene, Ziellose, Verstoßene aus unserer Mitte. Genauso vielschichtig wie unsere Gesellschaft sind ihre Probleme. Wenn ein 17-Jähriger sein eigenes Leben und das Leben von anderen Menschen gewalttätig beendet, kann die Antwort der Politik nicht sein, einen einzigen Faktor zu beleuchten, in der Hoffnung auf Zustimmung des Volkes zu stoßen und die nächste Wahl im Blick zu haben. Wenn wir Computerspiele oder Religionen verteufeln, dann nähren wir nur den immer größer werdenden Spalt der Gesellschaft. Medien, Religionen, Hobbys sind gerade für Jugendliche ohne gesellschaftlichen Halt Ankerpunkte und identifikationsgebende Mittel. Wenn wir nun diese Dinge aus der Gesellschaft drängen, so drängen wir mit ihnen ebenfalls ihre Anhänger aus der Mitte der Gesellschaft. Wenn wir die letzten Ankerpunkte am sozialen Leben, und das sind für manche nun einmal Videospiele, Hobbys und Religionen, verbieten oder verteufeln, so verteufeln wir eventuell auch die Menschen und deren letzten Zugang zur Gesellschaft, die nämlich eben diese Dinge waren. Wir entfremden sie noch weiter bis zu dem Punkt, wo aus Enttäuschung über die Gesellschaft Hass wird. Und wenn wir zum Fassbarmachen einen singulären Grund für Gräueltaten nennen müssen, so lässt sich doch wenigstens eines festmachen. Alle Attentäter und Amokläufer verbindet der Hass auf die Gesellschaft oder Teile von ihr. Hass, mit dem niemand geboren wird. Hass, der angelernt ist. David S., der Schütze von München, war ein Ausgestoßener, ein verlorener Sohn der westlichen kapitalistischen Erfolgsgesellschaft. Wir predigen Toleranz, wenn wir über andere Kulturen sprechen, wenn wir über Migranten sprechen, die unser Wertesystem tolerieren sollen. Aber tolerieren wir das, was wir nicht verstehen? Solange wir für die Lebensentwürfe anderer Menschen nicht mehr als Verachtung oder überhebliche Scheinduldung übrig haben, dürfen wir nicht Toleranz und Integration von anderen einfordern. Wenn die CDU die Killerspieldebatte neu entfacht, wenn die AfD die Amokläufe allein auf die Religion der Täter reduziert, dann macht sie nichts anderes, als die Schuld von sich zu schieben. Die Gründe für Amokläufe und Terrorakte sind vielfältig, nicht auf einzelne Faktoren zu reduzieren. Und das wissen wir, jeder von uns. Wir verachten heimlich die Menschen, die ihren Lebensentwurf anders gewählt haben oder an den Hürden der Moderne scheitern. Wir ignorieren die Auswüchse unserer Leistungsgesellschaft, die Findungsprobleme unserer Jugend. Wir ignorieren Depressionen, versuchen sie durch sanfte Worte wie Burnout weichzumachen und zu verharmlosen. Wir weigern uns, unseren Kindern Zeit zu lassen, ihren Platz zu finden, sich zu finden. Und damit erziehen wir eine Gesellschaft von empathielosen Egomanen. Und wenn nun gesagt wird, dass David S., der Attentäter von München, ja schon in Behandlung war, dann kann die Schlussfolgerung auf keinen Fall sein, dass er durch das funktionierende System fiel und dennoch Amok lief, sondern dass unser System bei der Behandlung und Präventation von Depressionen und Psychopathie versagt hat. Da müssen wir der harten Wahrheit ins Auge sehen und uns eingestehen, dass wir unserer Jugend nicht mehr die Mittel in die Hand geben, um glückliche, komplette, nicht nur funktionierende Menschen zu werden, die ihren Weg, wie auch immer dieser sein mag, finden. Solange wir nicht akzeptieren, dass die Gründe für die Gewalttaten hauptsächlich bei unserer Gesellschaft zu suchen sind, werden wir die, die wir als verloren abtun, nicht retten können. Und wenn die Empathie und das Verständnis in dieser Sache augenblicklich fehlen oder man die eigenen Versäumnisse noch nicht eingestehen kann, so kann nicht geleugnet werden, dass zumindest die Auswirkungen von Attentaten, die Angst, die fehlende Freiheit und Sorglosigkeit von der Gesellschaft getragen werden. Und so führt die Rettung unserer verlorenen Söhne zu nichts anderem als der Rettung von uns selbst. Die alten Demagogen können wir wahrscheinlich nicht mehr retten. Die Führer des IS, die Hintermänner und Gewinner von Attentaten sind uns wohl schon für immer verloren. Aber all die Verlorenen, die in die Arme der Rattenfänger fliehen, deren Wunsch nach Zuneigung, Sinn und Glück missbraucht und instrumentalisiert wird, die können wir retten. Um uns selber zu retten. Um nicht schon wieder an der gleichen Lichtung zu stehen und uns verzweifelt fragen zu müssen, waren wir nicht schon einmal hier? Harry Creamspeak und der Gefangene von Azkaban. Ein Roman von J.K. Rowling, gelesen von Rufus Beck. Ja, nein, das war jetzt doch länger, als ich dachte, aber Nee, fand ich gut. Fand ich echt, also ich hatte es ja vorhin schon mal gelesen und ich, jetzt mit deiner sensual und mit angemessenem Pathos getragenen Stimme war das auf jeden Fall nochmal eindrucksvoll. Nee, finde ich ein guter Text. Hast du gut gemacht. Ja, das freut mich am meisten. Mhm. Was mich jedoch wirklich freut, ist, dass wir mit diesem Format Podcast vielleicht auch mal die Möglichkeit haben, weg von eine Stunde lang abschalten und was hören beim Autofahren, damit man sich nicht so alleine fühlt, vielleicht schaffen wir es ja doch, den einen oder anderen zu packen und zu sagen, denk doch auch mal drüber nach. Denk doch, sei nicht wie viele anderen, auch wie ich oder wie du, die einfach erstmal auf diese Killerspieldebatte zum Beispiel allergisch reagieren. Denn für mich ist das, es fühlt sich für mich ein bisschen wie ein Taschenspielertrick an. Die Politik sagt Killerspiel und erstmal, ja, die Spieler von Killerspielen und ich spiele ja selber, du auch, Videospiele. Für mich liegt nicht das Hauptaugenmerk auf dem Töten, wenn ich ein Spiel spiele. Darüber können wir aber, glaube ich, mal in einer anderen Sendung reden. Sondern wirklich Zeitvertreib und Hobby. Aber wenn die Politik nun sagt Killerspiele, dann habe ich immer das Gefühl, dass mit diesem Trigger-Buzzword Killerspiele der eigentliche Blick auf die Diskussion ja verzerrt wird oder weggelenkt wird von, ja, wir als Gesellschaft müssen vielleicht daran arbeiten, dass wir auch den Outcasts, auch den Ausgeschiedenen aus unserer Gesellschaft die Möglichkeit bieten, bei uns mitzumachen und ein Auffangbecken zu sein. Und ich glaube ehrlich gesagt fast, also ich denke, das ist sozusagen die, dass am Ende sowas steht oder sowas irgendwie im Raum schwebt, wie diese Killerspiel, wie dieses Buzzword, was du meinst, ne? Diese oder diese Singularität, wo du sagst halt irgendwie, das ist jetzt eine. Es geht jetzt nur noch um diese eine Geschichte, die natürlich eben, wie du ja auch richtig gesagt hast, eben nicht der Grund dafür ist, dass halt Leute in Amoklauf begehen. Ich glaube, das ist irgendwo ein Resultat dessen, dass wir als Gesellschaft einfach eine extrem kurze Aufmerksamkeitsspanne haben dass es uns in der Masse, sage ich mal, unheimlich schwer fällt, uns als Gesellschaft komplexen Problemen zu widmen. Weil die Problematik ist ja wesentlich komplexer. Es geht eben um die verlorenen Söhne und ich sage mal auch Töchter, ja, der Gesellschaft, die wir irgendwie wieder in die Mitte der Gesellschaft zurückholen müssen. Dazu muss ich kurz was sagen. Ich wollte auch eigentlich schreiben und sagen, verlorene Jungs, so wie bei Peter Pan, denn darum geht es mir da nämlich eigentlich. Dass es wirklich verlorene Jungs sind, die von zu Hause oder aus der Ideologie oder aus der Gesellschaft geflohen sind und jetzt von diesen schrecklichen Peter Pans. Nein, aus welchen Gründen auch immer. Ja, nee, genau. Aber das stimmt schon und ich denke halt, das sozusagen, das ist so ein bisschen wie so ein, ich stelle mir gerade so ein Sieb vor, um jetzt mal so eine geile Analogie in den Raum zu werfen, irgendwie ein Sieb mit verschiedenen körnigem Sand oder so, ne? Und die ganzen feinen Körner, das sind die ganzen komplexen Details und die ganzen Nuancen, die es zu beachten gilt und die irgendwie eigentlich aber halt in der Gesamtsumme das Wichtigste eigentlich ausmachen, so die Substanz in der Debatte. Aber wenn du das Sieb halt schüttelst, dann bleiben halt nur noch die ganz fetten, großen Körner drin, die halt irgendwie am meisten auffallen. Und das ist dann so Amoklauf, Killerspiele, 18-jähriger Deutsch-Iraner. Ja, Religion. So. Genau, Religion. Genau. Die Buzzwords. Und ich möchte jetzt auch, und ich finde es auch schön, dass wir nicht über die Killerspieldebatte selber reden, denn für mich ist es nichts anderes als der Friendstop, ein Hütchenspielertrick. Und zwar lenkt er nämlich ab von der wirklichen Debatte. Die Killerspieldebatte ist es ein ganz perfider Trick. Ich glaube halt nicht, dass die Politik so sagt, ach geil, wir blamen jetzt das auf die Killerspiele und so weiter und so fort. Ich glaube halt, dass sozusagen die Killerspiele ist dann unter anderem das, was durch Medien, Gesellschaft und Rezeption oder so halt hängen bleibt und dann reagiert die Politik wiederum darauf. Gut, ja. Es wird auch den einen oder anderen geben. Es wird auch den einen oder anderen geben, der sagt, okay, was auf hier, der hat doch Killer gespielt, natürlich, ja, easy, ne? Bla bla bla. Und dann das quasi abtut. Auch wenn er vielleicht eigentlich besser weiß, dass es eigentlich darum geht, halt Leute zu integrieren in die Gesellschaft und halt die Verstoßenen richtig. Wieder ranzuholen. Das Problem vielleicht auch der westlichen Welt ist, dass wir keine Langzeitbestrebung haben, sondern versuchen jetzt schnell etwas zu lösen. Okay, die Kacke ist am Dampfen, lass uns jetzt schnell gucken, dass wir, ne? Also Unkraut ist im Garten gewachsen, genau. Lass uns oben abschnippeln, ja? Aber das Ding jetzt rauszuziehen, dabei würden wir uns die Hände schmutzig machen, das könnte sehr, wehtun. Sehr Instant Gratification mäßig. Genau, wir haben nicht diesen Entschluss, ja, zu sagen, und jetzt mache ich mir etwas, was mir geistig wehtut. Jetzt muss ich über meinen Schatten springen. Jetzt muss ich mein Ego, meinen Nationalismus oder was auch immer zurücklassen und hinterfragen, ist das wirklich richtig gewesen, was ich hatte? Und die Killerspieldebatte führt herrlich davon ab, denn sie führt zu einem ganz anderen Thema, nämlich ist Gewalt in den Medien notwendig, ist sie, beeinflusst sie unsere Kinder? Und das ist eine Debatte, die geführt werden darf. Die kann geführt werden, aber das ist nicht die Debatte, da schon die geführt mal. Das ist dieses im Wald verlaufene Ding, unter anderem wieder auf einer Seite, weil das gab es schon immer. Das war einfach schon immer das Thema, weißt du? Ja, verrohte Jugend. Das gab es schon bei Platon. Killerspiele, davor waren es irgendwie, davor waren es dann Movies, davor waren es Comicbooks, davor waren es Books. Und irgendwann war es Papyrus und Steintafeln, wo was Böses drauf stand. Wo Dick drauf eingemeißelt war. Genau, das war auch der Klassiker. These new realistic pornos are getting out of hand. Diese Papyrus-Dick-Joke-Weekly war auch unglaublich. Ich glaube, ja, die wurde damals noch im Schilfboot unter der Hand gehandelt. Ja, auf jeden Fall. Und es gab dann in den Pyramiden gab es auch immer einen Dick-Room, wo an der Seite nur Hieroglyphen von Geschlechtsteilen angemeißelt waren. Haben sich dann die Architekten gerecht, die sie dann eingesperrt haben nach der Konstruktion und gesagt, okay, might as well paint some dicks on the wall. Es sind ganze Epochen verschwiegen worden, weil man nämlich nur noch diese Quellen von Dick-Jokes hatte und die Leute sich gedacht haben, das kann nicht sein. Das können wir der Welt nicht sagen, dass es diese Zivilisation gab. Komplett verschwiegen. Die ganzen alten Quellen, die sind nicht verschwunden, weil es sie nicht mehr gab, sondern weil das einfach nur perverser Schweinekram war. Und die katholische Kirche nur so, meine mal, perverser Schweinekram, das ist unsere Domäne. Richtig. Und dann hat sich einfach die versauteste Kultur hat sich einfach durchgesetzt. Das ist das typische darwinistische Überleben des Versautesten. So. Classic. Und, okay, wir haben eine schöne uplifting Note gerade rausgeholt. Dafür, dass wir eben noch so traurig waren, ist es doch eigentlich ganz nett. Ja. Und aber um das Thema jetzt wirklich abzuschließen, ich bin absolut bereit dazu, mich mit dir oder mit jemandem über die Killerspieldebatte zu unterhalten. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass ich ein mir unliebsames Thema jetzt vom Tisch kehren möchte. Ich finde nur, bevor man darüber redet, One-on-one Deathmatch in CS:GO machen und richtig, genau. Und der Gewinner hat einfach gewonnen. Ja, nein, genau. Bevor wir das machen, müssen wir wirklich alle Faktoren mit ins Spiel nehmen und wir müssen darüber reden, inwiefern unsere Gesellschaft der jetzt kommenden Jugend die Möglichkeit gibt, sich frei zu entfalten. Denn Tabus und Ziellosigkeit, das führt zu Frustration, Depressionen und vielleicht auch zu Hass. Ja, so. Das ist eigentlich Star Wars-mäßig, ne? Richtig, genau. Genau das, und deswegen schätze ich Star Wars auch so. weil es den ewigen Kampf zwischen Gut und Böse einfach raffiniert und wirklich filtert auf das Wichtige. Das Ding ist ja auch, und das ist wieder so ein Ding, es gibt ja in dem Sinne, also das Böse ist ja nicht so ein, da sitzt nicht so ein Devil irgendwie in seiner Hölle und sagt so, ha, ha, ha, my sole purpose is to bring evil upon the world oder so, sondern Dinge, die wir als böse bezeichnen oder so, ne, oder wie wir das Böse sehen als Gesellschaft, die sind ja in der Regel, eigentlich entstehen die ja immer durch Leid, behaupte ich jetzt mal. Es gibt auch so menschliche Faktoren wie Gier oder vielleicht auch Neid vielleicht so. durch einen Mangel, immer, aber das ist sind ja immer alles ein Mangelzustand. Es ist immer ein Mangelzustand. Nee, ich fände Leid als Oberthema eigentlich ganz schön, weil selbst ein Mangelzustand führt ja dann auch wieder zu geistigem oder körperlichem Leid. Ob das jetzt ist, dass du irgendwie aus der Gesellschaft dich ausgestoßen fühlst, dass du irgendwie nicht genug, dass du weiß nicht, dass du einfach eine scheiß Kindheit hattest, dass du von deinen Eltern misshandelt wurdest, dass du, weiß ich auch nicht, dass eine akute Situation einfach zum Kotzen ist. Das sind alles, weil niemand kommt auch so einfach, es ist ja einfach so ein, wir haben eigentlich einen Lustgewinn, wenn wir anderen Leuten nett was Gutes tun. Da habe ich letztens eine Diskussion drüber gehabt, und zwar auch über die Religionskritik, dass mit der Religion in frühester Kindheit beigebracht werden muss, mach etwas Gutes, weil du wirst später belohnt oder bestraft, wenn du es nicht tust. Und ich denke mir einfach, dass das einfach der falsche Ansatz ist. Der richtige Ansatz ist nämlich der, zu verstehen, dass die meisten Kinder von vornherein einen Lustgewinn haben oder genau einfach das, ein wollig warmes Gefühl im Sonnengeflecht, wenn sie ihrem Gegenüber etwas Gutes tun, wenn sie ihn zum Lachen bringen. Das ist ja auch völlig okay, das wieder auf einen selbst zurückzuführen. Oh, warte mal hier, ich habe den gerade jetzt dafür gesorgt, dass er sich gut fühlt. Mann, bin ich gut. Mann, bin ja. ich nice. So, und genau. das ist einfach so eine. Und das selbst, ist so eine, selbst das, so ist, ein ja, selbst das ist ja schon wieder irgendwie so. Selbst das ist, hat ja schon wieder mit Belohnung zu tun. Genau, aber na, es also ist gar halt nicht so, völlig, ich mach was völlig, Gutes. Das ist produktive Belohnung genau. sozusagen. Aber eigentlich ist ja ursprünglich das gute Tun ein Selbstzweck gewesen. Aus dem Selbstzweck heraus tue ich etwas Gutes, weil es gut ist, weil es sich gut anfühlt. Ja, aber das ist ja, ja. nun auch irgendwie, muss ja einfach gestehen, so, ne? Wir haben halt irgendwie Dopaminrezeptoren und so einen Scheiß. Oder was auch immer da. Ja, natürlich, klar, es gibt ganz normale Belohnungen. Du wirst belohnt und es ist ja. völlig in Ordnung so, weil ich meine, ne, wir Reproduktion basiert ja auch auf biochemischen Prinzipien letzten Endes. Und man merkt übrigens, dass gerade im Hintergrund stillschweigend die Freundin von Max als Biologin sitzt und der Max jetzt gerade versucht, so sich ganz biologieaffin zu geben. Und einfach so, ach so, oh genau. my God, what ja. is that dude talking wir, about? Wir spielen, wir werden die Fassung hier schwer bearbeiten und später ein paar kleine Einwürfe bringen. Ja, aber ja, ich denke, dass das für mich ist erstmal alles gesagt. Ich habe jetzt genau das, was ich eben schon gesagt habe, sich erstmal den Steinen vom Herzen reden. Das ja. war für mich wichtig. Fand ich gut. Ja, Und ich denke, dass das jetzt erstmal schon ein Schritt für sich selber ist. Denn was man ja wirklich sagen muss, wir haben hier die letzten Wochen beim Putsch in der Türkei, wir hatten erst Nizza, das ich weiß noch ganz genau, ich wollte mich nachmittags dann hinsetzen, weil ich nämlich nicht meinen Tag damit führen wollte, okay, jetzt ist was Schlimmes passiert. Ich wollte mich abends nachmittags hinsetzen und mir das Ganze durchlesen und dann auf einmal ging der Putsch in der Türkei los. Und dann folgte fast im Stundentakt immer wieder eine ganz neue grauenhafte Meldung, die für mich grauenhaft ist. Das war wirklich wie so ein, als hätte Spiegel Online den Eilmeldungsgenerator irgendwie angeschmissen. Einfach so, ja. Machete Dog attacks ja. Erdogan, thousands killed in freak coup, ja, atomic bomb accident. Gelähmt, es hat traurig gemacht und gelähmt. Und ich denke, dass auch jetzt langsam die Zeit kommt, wo wir sagen, okay, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wir verkriechen uns oder wir ja. versuchen weiterzumachen und zwar besser als vorher. Ja, so, und wir versuchen ein klein bisschen andere Leute mit diesem, wir sind die Guten zu infizieren. Ja. Und da fällt mir übrigens noch eine tolle, traurige Geschichte zu ein, aus dem Film, nämlich The Road. Und das ist ja dieser Endzeit-Film. Ach so, apropos Film, ich wollte an der kurzen Stelle nochmal kurz mal unterbrechen. Zu dem Thema, ne? Das offizielle Thema heute ist ja Angst essen Creamspeak auf. Ja. Und ich hatte dunkelgrün im Hinterkopf, dass es irgendein Film ist oder sowas und ich hat es aber nicht gesehen. Es ist nämlich basiert ja auf Angst essen Seele auf von Rainer Werner Fassbinder, ne? Genau. Und ich habe es nicht gesehen gehabt, ich habe mir dann vorhin den Wikipedia-Artikel kurz durchgelesen und ich dachte kurz, okay, ich jump gleich aus dem Fenster. Als ich das ja. Also es war echt ist, so. Ist dann, und dann bist du danach nämlich halt, du hast mir ein Pamphlet von Latz geknallt, dann noch das Thema und dann bist du auf den Balkon gegangen und so, ich trinke jetzt einen Gin Tonic für eine halbe Stunde, so komm mal damit klar und gleich machen wir eine lustige Creamspeak-Sendung. Ja. Das war echt, ja. Also ich habe auch, wir haben uns beide auch auf Suicide Watch setzen lassen, nach den ganzen Ereignissen. Deswegen sind unsere Freundinnen mit im Raum und gucken, dass wir ja nichts Blödes machen. Genau, der Film The Road und beim Thema Wir sind die Guten und irgendwann, also es geht darum, dass ein Vater mit seinem Jungen durch die Endzeitwelt rennt und alles ist komplett im Arsch. Das ist basierend auf dem Buch, ne? Genau, und nur noch marodierende ja. Gruppen rennen rum und irgendwann wird er halt auch dazu ja, verleitet, etwas zu tun, was jetzt nicht wirklich moralisch war und dann dreht sich der Junge zu ihm und sagt, Papa, sind wir noch die Guten? Und dann sagt er, yes, my name is Mad Max. Genau. Und dieser Satz ist wirklich bei mir im Gedächtnis geblieben von diesem ganzen Film. Ja, das ist ja auch wirklich ein Satz, der so von einem Kind kommen könnte. Richtig, aber man muss sich halt wirklich immer fragen. Ja. Man sollte sich am besten so einmal die Woche fragen, ja, wenn man jetzt nicht gerade im Trump-Support-Wahlkampfteam ist, ich glaube, dann erübrigt sich das. Aber selbst die können sich vielleicht auch mal wieder fragen, gehöre ich noch zu den Guten? Ist das, was ich mache? Bin ich noch einer von den Guten oder bin ich auch einer von denen, die langsam vergessen haben, was sie machen und so immer mehr in so ein Scheingutes abdriften und sich immer mal wieder sagen, ich weiß noch, wie es sich anfühlt, gute Sachen zu machen und ich zehre jetzt davon. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Nee, ich glaube halt vor allen Dingen, was ganz kritisch ist und deswegen bin ich auch happy und das war ja auch mit irgendwie einer dieser Grundgedanken, die wir damals rausdestilliert haben bei einem unserer Balkongespräche und gesagt haben, lass mal einen Creamspeak-Podcast machen, war ja irgendwo auch die Idee, ein bisschen wieder, ja, halt so eine, das klingt wie fantastisch vermessen, aber halt ein bisschen diese leichte der Vernunft oder so wieder ein bisschen eine Stimme zu verleihen. Und eben nicht nur die Stimme der Vernunft, genau so sollte es heißen. Die Stimme der Vernunft. Und eben nicht nur dieses irgendwie reaktionäre Gekreische von den extremen Enden des politischen Spektrums. Und einfach ein bisschen wieder auch, weiß ich nicht, vielleicht Mut zu machen oder so, weil ich kenne es ja selber, ich bin ganz oft in der Situation, wo ich denke, Moment mal, sollte ich da jetzt eigentlich nicht involviert sein und mal irgendwie die Klappe aufmachen und was dazu sagen oder so? Und dann ist es so, wird schon so, ne? Und ich glaube halt, das ist manchmal halt gar nicht so ungefährlich, so diese Apathie. Hashtag genau, das stimmt. Third Reich, Hitler Takeover. Ja, okay. Ne, aber ich verstehe, was du meinst, und das war unsere Motivation damals, diesen Podcast anzufangen. Und ich denke, dass wir dieser Motivation auch mal wieder, ne, wir sind uns immer treu, dass wir böse Onkelschlachtruf bringen. Wir labern einfach jeden Sonntag eine Stunde in ein Mikrofon und damit haben wir unsere politische Pflicht erfüllt. Genau, und dann, go make something muss ich mich auch nicht mehr fragen, bin ich noch bei den Guten? Klar, bin ich bei den Guten. Natürlich. Okay, ich würde sagen, mit diesem kleinen Bit. Ja, bitte Pause. Ja, also genau, wir machen jetzt ein kleines Päuschen und googeln mal bei einer kleinen Kippe auf dem Balkon, ob wir noch irgendwas Lustiges zu erzählen haben. Ansonsten sind wir gleich wieder zurück mit total depressing shit und Creamspeak. Creamspeak, your daily source of depression. Nee, weekly, sorry. Bis gleich. Ciao. Willkommen zurück zu Creamspeak. Heute Creamspeak. Mit einem Thema, das uns alle betrifft, aber nur wirklich wenige verfolgt, wie zum Beispiel Max und mich. Die Rede ist natürlich von genitalem Riesenwuchs, der lautlose Killer. Schön, dass ihr wieder hier seid. Wir haben gerade knapp 30 Minuten über Angstessen Creamspeak aufgeredet. Und ich wollte mal ganz kurz zum ganzen Thema Angst was sagen. Ich habe hier gerade die Spiegelseite Ressort Panorama offen. Und ich lese jetzt einfach mal von oben bis unten. Von oben bis unten lese ich jetzt einfach mal die Themen. Depression incoming. Genau. Es geht los. Amokläufer David S., einsam, krank und fest entschlossen. US-Sängerin Selena Gomez, ich muss Teile meines Lebens überdenken. Bayern, Explosion in Ansbacher Innenstadt, ein Toter. Reutling, Mann greift Menschen mit Machete an. Isabella Rossellini, ich fühle mich sehr erniedrigt. Münchner David S., er nannte sich Hass. München, Amokschütze plante die Tat. Zwischen Hamburg und Bremen, 22-Jähriger in Metronom mit Messer mit Messer auf Fahrgäste los. Dann dazwischen eine kleine Werbung, iPhone 7, Testperson von bla bla bla, so ein kleiner Mockup. Passt ganz gut in das ganze Ding. Hochzeitsknigge. Darf ich vor dem Brautstrauß flüchten? No? Anschläge. Finde ich auch ganz gut, wenn davor mit Messern und Sachen beworfen wird. Wenn man einmal die Moves drauf hat, von einem Messer auszuweichen, kann man auch von einem Brautstrauß flüchten. Anschläge. So können Sie mit Kindern über Terror und Gewalt reden. Das ist das Einzige, wo ich ein bisschen sage, kann ich verstehen. Das, Anschläge. Leicht mit Kindern planen und durchführen. Genau. Anschläge. Wie. Anschläge. Kids. nach dem Amoklauf, München trauert, Gaft rätselt. Gewalt in München, 5 Fragen nach dem Amoklauf. Evakuierung in Bremen wird 1000-Kilo-Bombe entschärft. Jetzt was wirklich Schönes, Christopher Street Day in Berlin, die Liebe siegt. Mario Gomez hat geheiratet. Nürburgring, Auto aus Kurve geschleudert, 2 Tote. Tathergang München, kommt ins Maggie. Augenzeuge in München, plötzlich waren wir mittendrin. Amoklauf München, ZDF-Moderatorin, Prinz George ist 3. Schwierige Definition, was ist Terror? Also wir haben eine wahnsinnige Berichterstattung, was Angst, Terrorähnliches angeht im Panorama. Und ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie packt es einen auch dann, wenn man immer wieder Bescheid wird und schon konditioniert darauf wird. Selbstverständlich, das ist halt dieser America-Effekt, ne? Das hast du ja in Amerika schon seit Jahren, Jahrzehnten. Ja, make fear great ist halt dieses, again. Ja, wirklich, ne? Make fear great again. Es ist halt wirklich dieses diese Industrie. Ja, genau, die industrialisierte Panikmache irgendwie, wo du einfach, wo du egal in was für einer Neighborhood du eigentlich wohnst, das Gefühl hast, so, das ist ja dieses Amerikanische, das ist ja quasi so ein amerikanischer, gehört ja zur amerikanischen Popkultur sozusagen, ist ja auch dieses dieses Bild vom Psychopathen, der nachts in dein Haus kommt. Und deswegen brauchst du halt eine Knarre unterm Kopfkissen, so ungefähr. Und ich meine, ich habe mir da neulich mal drüber Gedanken gemacht. Und ich denke zum einen, es ist natürlich die Aufgabe der Medien, so schnell und so präzise wie möglich und so aktuell wie möglich zu informieren. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass einfach, abgesehen davon, dass es da natürlich auch schwarze Schafe, reaktionär, populistisch und so weiter gibt, Boulevardpresse, sag ich mal, aber auch teilweise in den, ja, weiß nicht, gehobenen Mainstream-Medien oder so, die sind davor auf jeden Fall auch nicht sicher. Das gibt's natürlich alles, aber ich glaube vor allen Dingen, dass wir einfach mittlerweile durch das Internet und durch Smartphones und so weiter über eine Infrastruktur verfügen, die uns das so direkt einfach in Form von Eilmeldungen und Twitter-Meldungen und Periscope und wie auch immer in die Fresse haut, dass du eben irgendwie vielleicht, dass es den Eindruck erweckt, als würde die Welt aus gar nichts anderem mehr außer Terror und Zerstörung bestehen. So. Genau das. Und ja, wir hatten ja letztens schon darüber gesprochen. Ich habe ja wirklich im Internet gesucht, so eine Seite mit Happy News, wirklich um das mal zu kontern, dass in den Standardmedien und auch auf Twitter, also auch so in den neuen Medien. 404, not found. Nee, und das, ich hab tatsächlich die Seite Happy News und Fun News gefunden und die Schlagzeile oben war... großer Clown Zamponini von 5 unbekannten Männern im Wald vergewaltigt, stirbt eine Woche später am langen Krebsleiden. Und nein, ist natürlich nicht so, aber es ist möglich. So wie es mir momentan vorkommt, die ganze Medienwelt macht mich sehr traurig, weil ich überall einfach nur, man sieht Wutbürger, Hassbürger. Und das Ding ist ja, die Medien sind ja sogar bemüht, dem irgendwie einen Kontrapunkt zu setzen oder so und zu sagen so, ne? Zum Beispiel jetzt, wo Riesenlob ausgesprochen wurde, war jetzt für die besonnene und ja, genau, irgendwie gute Polizeiarbeit der Münchner Polizei jetzt. Oder halt irgendwie dieses, ne, dass du dann irgendwie verschärft berichtest über dieses Hashtag offene Tür oder so, ne? Das halt fand ich auch unheimlich uplifting, das fand ich sehr schön. Fand ich super. Und das Ding ist aber auch wirklich so, das wäre jetzt womöglich, hätte man jetzt nicht unbedingt hätte man darüber nicht so unfassbar großartig berichten müssen, aber die Situation hat es irgendwie erfordert, dass du versuchst, irgendwie die Uplifting-Aspekte rauszuziehen und den Leuten halt die Leute nicht ganz allein zu lassen in ihrer Verzweiflung. So. Aber ich habe vom Thema offene Tür zum Beispiel in den alten Standardmedien nichts gelesen. Das ist mir bei Twitter, habe ich das gesehen und ich fand es wunderbar. Und ich denke mir auch, also ich sehe jetzt natürlich auch ein bisschen pessimistisch, wie lange wird das Hashtag offene Tür noch existieren, bis dann wirklich gesagt wird, es sind Amokläufer auf der Straße, lasst eure Türen zu. Ne? So, und ja, klar, gut. Ne? Also klar kann aber man da natürlich ähnlich, denken. Es ist ja ähnlich, aber es ist ja im selben, bewegt sich ja im selben Raum, wie jetzt zum Beispiel die Geschichte damals in Australien, wo diese Geiselnahme war und dann hatten die in Australien dieses I'll ride with you für muslimische Mitbürger oder so, ne? Mhm. Zu sagen, so ich chill mit dir in der Bahn und irgendwie lass uns zusammenfahren und niemand hatte ich hier irgendwie anzumachen oder so. Ja, also ich denke auch, dass man immer wieder, jetzt vielleicht nicht in den klassischen Medien, aber manchmal muss man halt auch suchen. Und das war unser kleiner Spaß mit dem Happy News. Man muss sich manchmal seine Happy News suchen. Es reicht halt manchmal nicht, Spiegel Online, die FAZ Zeit aufzumachen und zu sagen, ich gebe mir jetzt einfach mal die News of Today. Ja, ja. Sondern manchmal muss man halt auch wirklich suchen. Manchmal muss man wirklich sagen, was macht denn hier... zum Beispiel so Sachen wie, was ist denn zum Beispiel, was haben denn David Bowie und Prince so in letzter Zeit so gemacht? Ne, halt wirklich, ja, so, ja, was machen die eigentlich so? Genau. Ne, einfach mal gucken und dann sieht man, dass die tot sind und liest sich lieber Spiegel Online direkt durch. So in den Schlaftablettenüberdosis. Nein, also, genau, wir machen viele M's heute. Die Sendung heute ist auch schwer. Das ist ein bockiges, dickes Miststück, dieses Thema. Und wir versuchen es irgendwie, ja, zu präsentieren auf eine Art, die vielleicht ein bisschen Mut gibt. Nein, oder aber wenigstens denke, das, aber nicht, ich denke tatsächlich, das war, wir waren eigentlich eben schon auf einer guten Spur auch. Also ich glaube, es geht ja zum Beispiel darum, es geht nicht darum, sozusagen die Augen vor der realen Welt zu verschließen und zu sagen so, lalalalalala, ist alles gar nicht genau da. Freio. Nur einfach, genau. Geistiges Freio. Sondern einfach Clip. Aber bei uns ist es immer Clipo. Geistiges Freio. Einmal die Woche, jeden Montag. Clipo für die Seele. So, nein. Es geht ja nicht darum zu sagen, es geht nicht darum, ignorant zu sein gegenüber dem, was in der Welt passiert. Ganz im Gegenteil. Nur selbst der größte Aktivist und der beste Gutmensch und der größte Flüchtlingshelfer und so, der braucht auch mal irgendwie einen Kontrastpunkt zu der ganzen Scheiße. Die uns vielleicht auf, die auch eine andere Art und Weise, ein anderes Ventil, eine andere Art, das zu bewältigen. Absolut. Wenn ich zum Beispiel, ich so, bin ein wir großer brauchen alle mal so ein bisschen Coke-Werbung-mäßige News, genau. Wo einfach alles dann, ist ne, gut. So, ja. Ja, aber wir sehen und nicht nur Terrorattentäter, auch wir sehen uns manchmal ganz einfach unseren Schoß und unseren Kopf in den Schoß von jemandem zu legen, den wir sehr lieb haben und uns den Kopf streicheln zu lassen. So, und manchmal ist einfach go dieses... Go to your local Catholic priest. Genau. Ja, aber nur, wenn du älter bist als 18. Ja. Und es geht einfach wirklich um dieses ein bisschen Zuneigung, ein bisschen menschliche Wärme erfahren. Und manchmal muss man dafür halt, wie in diesem Podcast, the extra mile gehen und sagen, okay, das ist ein sperriges Thema, aber wir machen es jetzt trotzdem. Vielleicht gibt es da draußen wirklich jemanden, der sich das Ganze anhört und sich sagt, okay, vielleicht bin ich doch nicht alleine. Ich habe immer gedacht, okay, ja. ich lass das doch mit dem Amoklauf. Ey, ich lass das doch, komm. Creamspeak, your Verhinderer von Amokläufen seit 2016. Genau, gucken, wie man das Zeug wieder los wird und vielleicht Kunstwerk draus macht und dann lasse ich sein. Ja, also ihr seid nicht alleine mit Creamspeak, ihrer Bewältigungstherapie. Ja. Alles klar, wunderbar. Das war doch, da haben wir das Thema, glaube ich, gut abgerundet, abgeschlossen. Wollen wir mal gucken, ob wir vielleicht ein bisschen in unsere Rubriken gehen oder so? Ja, wir können in unsere Rubriken gehen. Möchtest du heute mal was sagen? Vielleicht fällt mir spontan was ein. Ich kann gerne mal, genau, ich hab eine kleine, also wir fangen mal mit einer Cream of the Week an, würde ich sagen. Mhm. Ich habe eine kleine Cream of the Week, es ist weniger eine Newsmeldung, und zwar ist es mehr so ein kleines persönliches Erlebnis, was ich hatte. I was raped on a train. Nein. Du hast in Wirklichkeit die philippinische stop. Frau letztes Mal und du wolltest das nur nicht erzählen. Ich war noch nicht so weit. Ein Freund von mir wurde... Ja, genau. Ja. Nee, und zwar hatte ich irgendwie so einen Moment, ich war halt irgendwie, keine Ahnung, klassischer Studentenmoment, irgendwie nichts mehr anzuziehen, alle Wäsche ist schmutzig und was machst du, anstatt Wäsche zu machen, gehst du H&M und kaufst dir für 3 Euro ein paar neue T-Shirts wieder, letzte Hurensohn. Ich war halt bei H&M und bin halt durch die ganzen Abteilungen da ein bisschen durchgelatscht und die haben ja das ja auch immer sortiert nach so, ne, casual, irgendwie so Bewerbungsgespräch, dies, das, edgy, modern, overlength bis irgendwie auf die Kniekehle und so. Casual Rapewear, das nicht. Casual Rapewear und was ja so ein rezenter, aber auch schon ein bisschen längerer Trend ist, ist ja dieses, dass halt die großen Modeketten auch halt so Motive von irgendwelchen großen alten Bands aufkaufen und dann halt irgendwie Slayer-Shirts drucken, weil finde ich absolut fantastisch. Das gibt einem immer so viel Credibility. Und auf jeden Fall haben die aktuell halt irgendwie in so ein Led Zeppelin-Shirt im Programm von diesem, ich glaube, das 1974 Tour-Ding mit diesem Angel. The Song Remains the Same. Genau. Und es ist ja einfach ein geiles Motiv, muss man einfach sagen. Mhm. Es ist wirklich ein abgefahren, geiles Artwork. Und die haben auch ein gutes, geiles Shirt dafür rausgesehen. Das ist halt irgendwie so Vintage, ausgewaschen, Anthrazit. Ja, und dann halt nicht 30, 40 Euro. Ne? This podcast is brought to you by H&M. Nein. So, und du denkst eigentlich als Rock Wear Dude, der ich ja bin, denkst du so, oh, das ist eigentlich ein geiles T-Shirt, ich hätte da schon Bock drauf, ne? Es ist sogar noch so ein bisschen verschlissen und hast schon direkt so, oh, nice, so, free vintage, geil. So direkt beim nächsten Gig anziehen. Und dann denkst du so, Alter, so, nee, das kannst du einfach nicht bringen, weil du weißt ganz genau, wenn du jetzt draußen vor die Tür gehst, auf die scheiß Schildergasse, da stehen laufen 3 andere. 5 Deppen rum mit diesem scheiß T-Shirt, die noch nicht mal wissen, dass und Led Zeppelin überhaupt eine Band ist. Ich habe das sogar nochmal. Es gab, die hatten immer auch mal dieses Jim Morrison Tanktop, wo hinten sogar fucking The Doors drauf stand auf dem Ding. Genau. Und ich war irgendwann mal... Damit man immer wieder gucken kann. Wirklich mal so, was ist das nochmal? Und ich war irgendwann mal... Ich bin übrigens, ich bin nur ganz kurz, einmal bin ich schwach geworden. Ich habe mir mal ein Star Wars T-Shirt für mich und meine Freundin da gekauft, weil die waren cool. Ja, okay, aber Star Wars ist global. Und das ist auch, glaube ich, nicht so eine Message, ne? Das ist einfach so, ich finde Star Wars cool, ist, glaube ich, nicht so hart wie, hey, ich stehe auf eine Band, die total viel für mich bedeutet. Und die anderen 30 Leute, die neben mir in der Bahn sitzen, haben halt das gleiche T-Shirt, die finden die Band bestimmt auch total gut. Ja, und genau, diese ganzen 12- bis 14-jährigen Mädels haben auch super viel mit Led Zeppelin am Hut. Absolut. Wo ich jetzt auch wieder, ich will jetzt nicht sagen, ne, dass nicht manche Leute auch tatsächlich, auch wenn man es denen von außen nicht ansehen würde, dass sie mal Led Zeppelin gehört haben. Und vielleicht die meisten Menschen sind aber auch scheiße. Ja, das ist true. Den ganzen, Auf jeden Fall, ich erinnere mich auch mal an eine Szene, wo ich sehr besoffen in einem Club war und halt so einen Typen mit dem Jim Morrison Tanktop gesehen habe und den einfach so mich richtig dumm von der Seite angemacht haben und so, ey, wer ist das nochmal? Was ist das nochmal für ein Typ da auf deinem T-Shirt? Also mir fällt der Name gerade nicht ein. Und er wirklich nur so, boah, keine Ahnung, glaube ich, steht hinten drauf, so, ne? Und ich dachte so, Alter, so. Und dann habe ich wirklich in so einem Anfall spontaner Pädagogik. Genau, also, gonna jack you learning, off. Learning okay. Through pleasure. Man hast du aber 3 Minuten lang Jim Morrison gesagt. The cream speak way. Nein, und dann habe ich halt wirklich in so einer Drawing-App auf dem Handy wirklich so mega schäbig und mega dick einfach so Jim Morrison, Digga, so draufgeschrieben und ich das so mit voller Helligkeit so in die Fresse. Und der Typ ist dann irgendwie weggegangen. Hat mich, glaube ich, bei der Security der reported. Ist dann, wurde geblendet für rückwärts die Treppe runter und so Million Dollar Baby ist dann mit dem Nacken auf so einen Stuhl gefallen. Und du dachtest so, nee, du hast ja einfach nur so, ne? Ja, jeder kriegt doch irgendwann das, was er verdient. Genau. Also, basically H&M Bandshirts, ja. Meine Cream of the Week. Weil ich mich selber immer in dem Struggle wiederfinde. Ich sehe da und sitze da und denke, ich bin ja auch nicht besser. Ich trage das jetzt nur nicht, weil das Deppen tragen. So, weißt du? Das ist ja dieser Ed Hardy-Effekt. Nur das Ed Hardy fand ich jetzt auch nicht so ansprechen, aber ja, ja, ich wollte gerade sagen, Hardy, man erkennt ja dafür die Leute relativ gut. Ne? Ja. Das ist ja wie so, Ed Hardy ist so der moderne das Arschgeweih. Der moderne Judenstern der Idiotenbevölkerung. Ja, so ungefähr. Den man sich selber aussetzt. Ah. Und auch es gibt ja auch wirklich, es gibt ja auch gerne wirklich beliebt ist auch die Kombination Ed Hardy Shirt mit Louis Vuitton Gürtel. Das ist auch absolut, ja. Absolut. Ich muss jetzt mal wirklich was sagen, ne? Ich muss jetzt mal wieder eine Lanze für mich brechen. Ich bin ja schon ein toller Typ. Tattoo nee, auf der rechten Arschbein. Ich hab mir einen Louis Vuitton Gürtel auftätowieren lassen. Aber umso dicker ich werde, sieht man denn nicht mehr, weil mein Bauchspeck da drüber hängt. Deswegen hast du es jetzt zur Louis Vuitton Handtasche ausgebaut. Ich habe wirklich mit Marken, ich glaube, als ich jugendlich war, so 16, habe ich irgendwann mal so eine leichte Hip-Hop-Phase gehabt mit Baggy Pants, die mussten dann halt von Marken sein. Same. Na, und aber das war's dann. Ich stehe ehrlich gesagt total auf T-Shirts und Hosen und eigentlich auch Schuhe, wo nichts draufsteht. Also, ne, ja, so neutral. Boah, ich auch bin so ein asozialer Langweiler. Das Ding ist, ich würde sogar die ganze Zeit Bandshirts tragen und so coole, edgy, weißt du, so orange. Das ist aber so teuer, ey. Aber das Ding ist, ich arbeite in einem Laden, der Bandshirts produziert, so ist gar keine Frage. Und wir haben auch geile Bands und geile Motive, nur das Ding ist, die ganzen scheiß Bands produzieren halt nur auf fucking Gildan Heavy Cotton, was einfach dann so ein Custom-Shirt ist, wo ich als schlagsiger Dude einfach scheiße drin aussehe. Und ich brauche einfach so die Slim-Tight-Neopren-Shirts, weißt du, die einfach so richtig... wo du die Nippel durchsiehst. So. Und das machen die wenigsten, weil es sich einfach nicht so gut verkauft. Und die fetten Heavy-Metal-Dudes einfach... Das stimmt schon. Das sieht halt scheiße bei denen aus. Das ist ja dann doch eher, ne? Fat Beardy Dudes. Kilo aufwärts. Ist auch egal. Auf jeden Fall, der Struggle ist real. Und ja. So. Genau. Damit gehen wir, glaube ich, in das nächste kleine Päuschen. Und dann sehen wir uns im nächsten Vlog. Das war gerade schon deine Cream of the Week, ne? Das war meine Cream of the Week. Ja. Ich weiß nicht mehr, möchtest du noch eine Cream of the Week loswerden? Oder? Ich glaube, ich gehe jetzt eine rauchen. Lest mir noch ein bisschen Spiegelpanorama durch. Das war die Cream of the Week. So basically everything sucked, so I'm just gonna have a cigarette now. This is the best thing that happened to me all week. Und dann, ich vielleicht mache ich meine Sour Cream of the Week und mache irgendwas Blödes. Finde ich auch. Aber wir können mal gucken. Wir machen ein kleines Päuschen und hören uns gleich wieder bei Cream Speak. Herzlich willkommen zurück bei Cream Speak. Unser Thema heute war Creamspeak, Essen, Angst, something. Angst, Essen, Creamspeak auf. Ich habe die Depression schon wieder mit meinem Max-Trinken-Whisky aus weggesoffen. Ja, Creamspeak-Trinken-Whisky aus. Meine Cream of the Week war gestern, glaube ich. Ich war nämlich gestern beim Konzert von unserem Maxen hier. Und jetzt kommen die ganzen Details. Und da habe ich gesehen, wie der sich vor dem Auftritt eine runtergeholt hat hinten im Wald. Nein, und dann habe ich nämlich gesagt zu seiner Freundin, dass ich diese deutsche Band An Mai Kantereit, ohne zu wissen, was die groß machen. Ich habe die letzten, seit ich mich mit meiner Freundin gestritten habe. Also ich spiele in der Band, ne? Das sollte man vorher gesagt haben. Wir hatten gestern ein Konzert gespielt in der Eifel, ich spiele in der Band. Genau. Und ich habe letztens irgendeinen Live-Auftritt gesehen und habe die Stimme von dem Typen gehört und dachte, ey, das ist ja irgendwie mal so seit den großen Westernhagen und so, mal wieder jemand mit einer deutschen Stimme, die irgendwie was ist. Und dann hat der Max das gleich entkräftet, indem der nämlich den Sänger von An Mai Kantereit nachgemacht hat. Und es diese Cream leid, of the Week, Hunter. Diese Cream of the Week wäre keine Cream of the Week, wenn der Max das jetzt nicht nachmacht. Weil danach war nämlich direkt meine Hoffnung in diese Band gecrushed und ich werde mir die jetzt nie wieder anhören. Also bitte, ja, das Problem, Bühne frei. Ich weiß nicht, ob das Mikrofon das laut dafür eingestellt ist. Da muss ein bisschen zurückgehen. Bist ja Musiker, du Arsch. Was? Wie funktioniert das nochmal? Es tut mir leid, Pocahontas. Ich hoffe, du weißt das. Ja, und nein, das Ding ist, ich will dem Typen, ich will ja auch gar nicht über deren Stil shitten. So. Das einzige Ding, ich glaube, bei dem ist es so, der sieht ja auch so ein bisschen schlaksig aus wie ich. Und ich habe das Gefühl, der singt viel zu tief für das, was er eigentlich für eine Stimme hat. Also was ich glaube ich... Also genau das, was ich eigentlich auch mache, nur ich mache es in englischen Texten, deswegen ist es cool. Ja, also ich fand die auf jeden Fall ganz cool, aber ich habe ja ohnehin ganz wenig mit deutscher Musik am Hut. Und das Einzige, was bei mir noch irgendwie durchgeht, ist so ein bisschen die Ärzte, Fanta 4 und... Ein Bett ja. Im Kornfeld. Genau, und der. Und übrigens, Jürgen Drews, müsst ihr euch alle mal anhören, googelt das mal. Jürgen Drews hat früher Prog-Rock gemacht und zwar richtig was, geil. Ernsthaft? Ja, kein Scheiß. Du, guck dir das mal an. Okay, das ist Jürgen Drews hat Bullshit of the Week. Der hört sich total danach an. Der Sänger aus meiner Band hat es mir damals gesagt, ich konnte es auch nicht glauben. Das ist richtig amtliches Zeug, was der früher gemacht hat. Also Hut ab dafür, dass du einfach deine Seele verkauft hast und jetzt in Mallorca der König bist und früher so geile Prog-Rock-Musik gemacht hast. Ich glaube, nach 10 Jahren Prog-Rock-Karriere oder versuchter Prog-Rock-Karriere resignierst du irgendwann. Das ist wahrscheinlich Foreshadowing für das, was dir bevorsteht, ja, genau, wenn du mal dein Prog-Rock machst. Ja. aber das ist wirklich, wirklich erstaunlich gewesen. Und das kann ich nur jedem mal sagen. Ich glaube, das twitter ich auch noch, wie das Ganze hieß. Mach das, Mann. Aber ich glaube, ja. Jürgen Drews, erste Band, Prog-Rock, irgendwas wird sich da schon finden. Und das fand ich wirklich super. Ich hab noch was anderes Lustiges. Wir waren ja gestern Abend nach dem Auftritt. Ich sehe gerade, dass er 1968 in einen Film involviert war namens Zur Hölle mit den Paukern. Sehr geil. Das erinnert mich an den wunderbaren Film Pauker gehen in die Luft. Der ist auch fantastisch. Kann ich wirklich empfehlen. Das ist ein absolutes... Glanzstück deutscher Filmgeschichte. Kann ich jetzt, glaube ich, schon sagen, dass ich mir nicht angucke. Ich habe aber gestern noch was gehört, und zwar so zu Bewältigungsmechanismen von studentischer Armut. Und ich habe nämlich gestern erzählt vor deiner Freundin und vor einem Kumpel, dass ich keine Kohle mehr hatte mal am Ende des Monats und dann mit meinem damaligen Mitbewohner 5 Tage lang nur so Fertigpackungen Kartoffelbrei gegessen habe. Und, also das, was mein Mitbewohner eigentlich jeden Tag macht. Genau. Und trotzdem pleite ist. Und da haben wir so ein bisschen gesagt, was wir so machen können. Dann hat einer meiner Kumpels wirklich das Geilste gesagt. Ja, oder einfach 2 Tage durchschlafen bis zum Monatsanfang. Ja, auch geil. Aber ohne Spaß, das ist ja wirklich Arme-Leute-Ding, ne? Also arme ja, wenn, Leute. Wenn du schläfst, kannst du kein Geld ausgeben. Genau, ja? Das Ding. Ich erinnere mich auch mal, irgendwie meine letzten, also damals, als ich noch gar keinen Nebenjob hatte, meine letzten 50 Cent irgendwie zusammengekratzt und da so eine Packung, ja, Schwarzbrot geholt. Weil ich einfach wusste, das ist so, ja auch noch, das hält ja halt vor. Gewesen. Das war nicht auch so wirklich clever. Wie Ekel Kartoffelbrei aus Chemie und alte Haut, die abgeraspelt wurde vom Schwein. Das fand ich wirklich gut. Und ich glaube, ich werde das auch als Medizinstudent kann man das bestimmt machen, wenn man so um den 26. herum, wenn man Anästhesie studiert oder sich spezialisiert auf Anästhesie, wenn man so um den 26. herum keine Kohle mehr hat, sich einfach für 3 Tage in ein künstliches Koma versetzen und sich... Das ist, glaube ich, mir denke ich. Oder einfach mal kurz ins Krematorium rübersteppen und mal von den Flatterleichen für dich. Und du meinst so ein bisschen die, Beef Jerky. Die proteinreichen Parts. Beef Jerky. Absäbeln. Ja, von denen, die nicht abgeholt wurden nach ein paar Jahren. Ja, auch schön. Creamspeak, ihr Necrophiliac Aficionado Podcast, Nummer 1 aus Köln. Necrophagie-Rezepte für Anfänger. Genau. Ah, schön. Ja, hast du noch was? Oder sollen wir die Leute jetzt ins wohlverdiente, selbst herbeigeführte Koma entlassen? Induzierte durch Autoerotic Asphyxiation herbeigefügte. Nein, ich habe eigentlich wirklich nichts. Vielleicht für nächste Woche. Vielleicht sind wir leer. Kleiner Cliffhanger. Genau. Dann würde ich sagen, man soll immer dann aufhören, wenn es am schlimmsten ist und wenn man so bei Leichenessen ist. Angekommen ist. Ja, würde ich auch sagen. Ich glaube, das ist ein perfekter wir haben tatsächlich den Nivole, wo jetzt nochmal hingekriegt von Terroranschlägen zu Leichenflatterer. Wenn man sich die diese Folge rückwärts anhört, dann hört sich das an wie eine Rede vom Erdogan. Dann hört ihr die heimliche besser. Lösung dafür, wie der Putsch tatsächlich stattgefunden hat. Genau, dann hört ihr alles. Einfach mal rückwärts anhören. Ja. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Ja. Schaut nicht jedes Mal in die bösesten Schlagzeilen, auch mal einen Artikel nicht zu Ende lesen. Es gibt einfach jede zweite Eilmeldung und guckt stattdessen eine Folge Adventure Time oder sowas. Genau. Lasst euch gut gehen, nehmt eure Liebsten mal wieder in den Arm oder euch selber, wenn ihr alleine seid. Oder sucht euch jemanden zum Liebhaben. Einfach mal Hugs und Kisses, gebt euren Pokémon mal ein Bonbon mehr oder so. Stört euch mit schöne Pizza. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Wir wünschen euch eine offene Tür für jeden. Bis nächste Woche. Nee, kein Witz, macht die Türen wieder zu nach dem Hashtag offene Tür. Das war nur so ein Ding. Nicht jetzt die Türen offen stehen lassen. Ne? Hier, only you can prevent. Wir leben immer noch in Deutschland, fires. Nicht in Australien. Türen abschließen und mit drei vom Riegel vor. Also, genau, richtig. Die Killers sind out. Traut, der. Ladet eure Glocken, schlagt sie unter das Kopfkissen. Genau. Ah, so. Sehr nett zueinander. So Creamspeak, bis nächste Woche. Creamspeak aus, bis nächste Woche. Macht's gut. Bis dann.